Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm in der Yeah.